Adile Ustal. Yeah, yo, yo, yo. Tschüss. Ein Sack Zwiebeln. Wenn wir nach Malle chatten, tragen wir nur Adiletten. Die richtig, richtig fetten. Adiletten. Adile Ustal. Geht ne Party und da stell ich mir die Frage, ob mich Wodka und Bacardi heute dicht macht, dicht macht. Schlafen wir bei mir oder geht's später noch zu dir? Wer ne Antwort hat, ruft hier. Hier! Hör immer diese Fragen, wie was werd ich heute tragen? Was mir andere Leute sagen, passt mir gar nicht in den Kragen. Hört sich alles klasse an, mein Sternzeichen ist Wassermann. Und heute zieh ich Schnappen an, die man am Wasser tragen kann. Denn wir sind real. Wir haben Stil, oh, ob nass oder trocken, oh, nur Schlappen mit Socken, Socken, Socken, Socken, Socken, Socken, Socken, Socken, Socken. Adile Ustal. Yeah.